Abschnitt 2 aus Die Frau in Weiß, Band 1 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Aussage Walter Hartwrights in Clements Inn zu London. Teil 1. Es war am letzten Julitage. Der lange, heiße Sommer ging zu Ende und wir müden Pilger des Pflasters von London begannen an die Wolkenschatten auf den Kornfeldern und die Herbstbrisen am Meeresstrande zu denken. Was mein armes Selbst betrifft, so ließ mich der scheidende Sommer arm an Kräften, arm an Frohsinn und, wenn ich die Wahrheit gestehen soll, auch arm an Gelde zurück. Ich hatte meinen Erwerb während des verstrichenen Jahres nicht so sorgsam zu Rate gehalten wie gewöhnlich, und da war es kein Wunder, dass meine Verschwendung mich jetzt in die Lage brachte, den Herbst auf sparsame Weise in meiner Mutter Häuschen in Hampstead und in meinem eigenen Junggesellenquartier in London zuzubringen. Der Abend, dessen erinnere ich mich noch, war still und der Himmel umzogen. Die Luft von London war so schwer, das ferne Summen des Straßenverkehrs so schwach wie je. Das lebenskleiner Puls in mir, das große Herz der Stadt um mich her, schienen beide gleichzeitig und mit der sinkenden Sonne matter und matter zu werden. Ich legte mein Buch von mir, ich hatte weniger darin gelesen als vielmehr darüber geträumt, und verließ mein Zimmer, um in die kühle Abendluft der Vorstädte hinauszuwandern. Es war einer jener Abende, die ich allwöchentlich bei meiner Mutter und Schwester zubrachte, und ich richtete also meine Schritte nordwärts nach Hampstead zu. Begebenheiten, die ich noch zu erzählen habe, nötigen mich, hier zu erwähnen, dass mein Vater zu der Zeit, von der ich jetzt schreibe, schon seit einigen Jahren verstorben und dass meine Schwester Sarah und ich die einzigen Überlebenden von 5 Geschwistern waren. Mein Vater war, wie ich, Zeichenlehrer. Seine Tätigkeit nun in diesem Beruf war in höchstem Grade lohnend für ihn gewesen, und seine zärtliche Besorgnis, die Zukunft derer zu sichern, die von seinen Arbeiten abhängig waren, hatte ihn vom Augenblicke seiner Verheiratung an veranlasst, einen weit größeren Teil seines Erwerbs der Versicherung seines Lebens zu widmen, als die meisten Leute für diesen Zweck nötig erachten. Dieser bewunderungswürdigen Vorsicht und Aufopferung hatten meine Mutter und Schwester es zu danken, dass sie nach seinem Tode ebenso unabhängig von der Welt waren, wie sie es während seiner Lebenszeit gewesen. Ich erbte seine Kundschaft und hatte alle Ursache, für die Aussichten dankbar zu sein, die mich bei meinem Eintritte ins Leben begrüßten. Das stille Zwielicht zitterte noch auf den Hügeln der Heide, und London war unter mir im Schatten des wolkenumzogenen Nachthimmels in einen schwarzen Abgrund hinabgesunken, als ich vor dem Gartenpförtchen des Häuschens meiner Mutter stand. Ich hatte kaum geschellt, als schon die Haustür heftig geöffnet wurde. Anstatt der Magd erschien mein würdiger italienischer Freund, Professor Pesca, und stürzte mir mit einem gellenden Freudenschrei, einer wahren Parodie auf einen englischen Cheer, entgegen. Um seiner selbst willen und, erlaube man mir hinzuzufügen, auch um meinetwillen, verdient der Professor die Auszeichnung einer förmlichen Vorstellung. Machte ihn doch der Zufall zum Ausgangspunkte der seltsamen Familiengeschichte, deren Schilderung sich in diesen Blättern vor uns aufrollen soll. Ich war mit meinem italienischen Freunde zuerst dadurch bekannt geworden, dass ich ihm in großen Häusern begegnete, wo er in seiner Muttersprache, ich im Zeichnen, Unterricht erteilte. Alles, was ich damals von seiner Lebensgeschichte wusste, war, dass er an der Universität Padua angestellt gewesen, dass er Italien aus politischen Gründen verlassen, welcher Art dieselben gewesen, weigerte er sich, irgendjemandem mitzuteilen, und dass er seit vielen Jahren als Lehrer seiner Muttersprache anständig beschäftigt sei. Ohne geradezu ein Zwerg zu sein, denn er war vom Kopf bis zu den Füßen vollkommen proportioniert, war Pesca, glaube ich, das kleinste menschliche Wesen, das ich je außerhalb einer Schaubude gesehen habe. Durch seine persönliche Erscheinung überall bemerkbar, fiel er auch noch ferner überall, wo er sich bewegte, durch seine harmlose Sonderlingsart auf. Eine vorherrschende Idee nämlich schien bei ihm die zu sein, dass er dem Lande, das ihm eine Zuflucht und seinen Lebensunterhalt gegeben, seine Dankbarkeit beweisen müsse, indem er sein Möglichstes tue, sich zu einem Engländer heranzubilden. Nicht zufrieden damit, der Nation im Allgemeinen dadurch ein Kompliment zu machen, dass er beständig einen Regenschirm, Gamaschen und einen weißen Hut trug, trachtete der Professor auch danach, in seinen Gewohnheiten und Vergnügungen sowohl wie in seiner äußeren Erscheinung ein Engländer zu werden. Da er fand, dass wir als Nation uns durch unsere Liebe zu Körperübungen auszeichneten, gab sich der kleine Professor in der Unschuld seines Herzens aus dem Stegreif all unseren englischen Spielen und Vergnügungen hin, wo er nur immer Gelegenheit dazu fand, in der festen Überzeugung, dass er durch Willenskraft sich ebenso gut unsere Leibesübungen aneignen könnte, als unsere nationalen Gamaschen und unseren nationalen weißen Hut. Ich hatte ihn auf der Fuchsjagd und beim Cricket, Schlagballspiele, blindlings sein Leben in die Schanze schlagen sehen, und bald darauf sah ich ihn ebenso blindlings sein Leben in der See bei Brighton aufs Spiel setzen. Wir hatten einander dort durch Zufall getroffen und gingen zusammen zum Baden. Wären wir mit einer nur meinem Folge eigenen Körperbildung beschäftigt gewesen, so hätte ich natürlich sorgfältig nach Pesca gesehen. Da aber andere Nationen sich meist ebenso gut im Wasser zu bewegen verstehen wie wir Engländer, so fiel es mir keinen Augenblick ein, dass die Schwimmkunst zu der Liste jener männlichen Körperübungen gehören könne, die der Professor auf eigene Hand lernen zu können glaubte. Bald nachdem wir beide das Ufer verlassen, hielt ich im Schwimmen inne, da ich fand, dass mein Freund mich nicht einholte, und wandte mich nach ihm um. Zu meinem Erstaunen und Entsetzen sah ich zwischen mir und dem Strande nichts als zwei kleine weiße Arme, die einen Augenblick über dem Wasser hin und her schlugen und dann verschwanden. Als ich an derselben Stelle hinuntertauchte, lag der kleine Mann ruhig zusammengerollt in einer Höhlung des Ufergesteins und sah nur noch merklich kleiner aus, als ich ihn je zuvor gesehen hatte. Während ich ihn an Land trug, ein Zeitraum von wenigen Minuten, kam er in der frischen Luft wieder zum Leben zurück, und unter meinem Beistande gelang es ihm, die Stufen der Bademaschine hinanzugehen. Mit seiner teilweise Wiederherstellung kehrte ihm auch seine wunderbare Selbsttäuschung in Bezug auf das Schwimmen wieder zurück. Sobald er mit seinen klappernden Zähnen widersprechen konnte, lächelte er gedankenlos und meinte, es müsse ein Krampf gewesen sein. So wie er sich vollkommen wieder erholt und am Strande zu mir gesellt hatte, brach seine warme südliche Natur augenblicklich durch alle künstliche englische Zurückhaltung. Er überschüttete mich mit den wildesten Ausdrücken von Zuneigung, erklärte leidenschaftlich in seiner ausschweifenden italienischen Weise, dass sein Leben hinfort mir geweiht sei und dass er nicht eher glücklich sein werde, als bis er Gelegenheit gefunden, mir zum Beweise seiner Dankbarkeit einen Dienst zu leisten, den ich meinerseits bis ans Ende meines Lebens nicht werde vergessen können. Ich tat mein Möglichstes, dem Strome seiner Tränen und Beteuerungen Einhalt zu tun, indem ich das ganze Abenteuer von der heitern Seite aufnahm, und es gelang mir endlich, wie ich mir einbildete, mit Pescas überschwängliche Dankbarkeit gegen mich zu mäßigen. Ich ahnte damals und auch später, als unsere angenehmen Ferientage in Brighton zu Ende gingen, freilich nicht, dass die Gelegenheit mir zu dienen, nach der mein dankbarer Freund sich so feurig sehnte, so bald kommen sollte, dass er sie dann augenblicklich so eifrig ergreifen und dadurch den ganzen Lauf meines Lebens in einen neuen Kanal leiten und mein Wesen so verändern würde, dass ich mich selbst kaum wiedererkannte. Und doch war dem so. Wäre ich nicht nach Professor Pesca untergetaucht, als er in seinem Steinbette unter dem Wasser lag, so wäre ich aller Wahrscheinlichkeit nach nie zu der Geschichte in Beziehung gekommen, welche diese Blätter erzählen werden. So hätte ich vielleicht nie auch nur den Namen des Weibes gehört, das seitdem in allen meinen Gedanken gelebt, dem alle meine Tatkräfte gehören und das der eine leitende Einfluss geworden, welchem mein ganzes Leben folgt. Teil 2. Pescas Gesicht und Benehmen, als wir an jenem Abende am Gartenpförtchen meiner Mutter einander gegenüberstanden, genügten vollkommen, um mir zu sagen, dass sich irgendetwas Außergewöhnliches zugetragen habe. Es war indessen ganz nutzlos, augenblickliche Aufklärung von ihm zu fordern. Ich konnte nur, während er mich bei beiden Händen ins Haus zog, vermuten, dass er, mit meinen Gewohnheiten vertraut, jenen Abend, um mich sicher zu treffen, dort hinausgekommen und dass er mir irgendeine Neuigkeit von ungewöhnlich angenehmer Beschaffenheit mitzuteilen habe. Wir stürzten beide sehr plötzlich und in einer die gute Sitte verletzenden Weise ins Zimmer. Meine Mutter saß lachend und sich fächelnd am offenen Fenster. Pesca war ein besonderer Liebling von ihr und seine wildesten, exzentrischsten Streiche waren in ihren Augen immer verzeihlich. Arme, liebe Seele! Vom ersten Augenblicke an, wo sie entdeckte, dass der kleine Professor ihrem Sohne zugetan, öffnete sie ihm ohne allen Rückhalt ihr Herz, fand sich in alle seine sonderbaren ausländischen Eigentümlichkeiten, ohne auch nur zu versuchen, eine einzige von ihnen zu verstehen. Meine Schwester Sarah schloss sich trotz ihrer Jugend seltsamerweise bei weitem schwerer an. Sie ließ Pescas herrlichen Gemütsanlagen alle Gerechtigkeit widerfahren, aber sie konnte seine Eigentümlichkeiten nicht so unbedingt wie meine Mutter um meinetwillen hinnehmen. Bei ihren echt insularischen Begriffen von Schicklichkeit empörte sie sich fortwährend gegen Pescas angeborene Verachtung äußerer Sitten, und sie war immer mehr oder weniger unverhohlen erstaunt über die Vertraulichkeit ihrer Mutter mit dem exzentrischen kleinen Ausländer. Ich habe nicht allein bei meiner Schwester, sondern auch bei anderen die Bemerkung gemacht, dass wir von der jüngeren Generation lange nicht so herzlich und empfänglich sind wie unsere Eltern. Ich sehe oft alte Leute in der Erwartung irgendeines in Aussicht stehenden Vergnügens aufgeregt und bewegt, während ihre ruhigen Enkel ungerührt bleiben. Es fragt sich wirklich, ob wir wohl ebenso natürlich in unserer Knaben- und Mädchenzeit waren, wie unsere Großeltern zu ihren Zeiten gewesen sein mögen. Hat der große Fortgang in der Erziehung etwa einen zu langen Schritt getan, oder sind wir nicht etwa in diesen modernen Tagen ein klein wenig zu wohlerzogen? Ohne zu versuchen, diese Fragen mit Bestimmtheit zu beantworten, darf ich wenigstens berichten, dass ich meine Mutter und Schwester nie zusammen in Pescas Gesellschaft sah, ohne die Erstere für die Jüngere von beiden zu halten. Heute zum Beispiel lachte meine Mutter herzlich über die knabenhafte Manier, in der wir ins Zimmer stürzten, während Sarah mit gestörter Gemütsruhe die Scherben einer zerbrochenen Teetasse vom Boden aufnahm, die der Professor in seinem eiligen Laufe nach der Tür mir entgegen niedergeworfen hatte. »Ich weiß wirklich nicht, was sich noch ereignet hätte, Walter, wenn du noch länger ausgeblieben«, sagte meine Mutter. Pesca ist halb wahnsinnig geworden vor Ungeduld und ich vor Neugierde. Der Professor hat irgendeine wunderbare Neuigkeit mitgebracht, die, wie er sagt, dich betrifft, und er war grausam genug, uns auch nicht die kleinste Andeutung davon geben zu wollen, ehe sein Freund Walter käme. »Sehr ärgerlich. Es macht das Service unvollständig«, murmelte Sarah vor sich hin, während sie trauernd wie ein ins Weibliche übersetzter Marius auf die Trümmer der zerbrochenen Tasse schaute. Unterdessen schleppte Pesca in seliger Unkenntnis des unverbesserlichen Schadens, den seine Hände angerichtet, einen großen Lehnstuhl zum anderen Ende des Zimmers, um uns alle drei übersehen zu können, wie ein öffentlicher Redner seine Zuhörer überschaut. Nachdem er die Rückseite des Stuhles uns zugedreht, sprang er hinein und redete höchst aufgeregt aus dieser improvisierten Kanzel seine kleine Gemeinde von Dreien an. »Jetzt, meine guten Lieben«, begann Pesca, der stets guten Lieben sagte, wenn er meine lieben Freunde meinte, »hört mir zu. Die Zeit ist gekommen. Ich erzähle meine guten Neuigkeiten. Ich spreche endlich.« »Hört, hört«, rief meine Mutter, wie ein Unterhausmitglied auf den Scherz eingehend. »Das nächste, was er zerbrechen wird, Mama«, flüsterte Sarah, »wird der Rücken unseres besten Lehnstuhls sein.« »Ich gehe in meinem Leben um ein wenig zurück und richte meine Rede an das edelste aller erschaffenen Wesen«, fuhr Pesca fort, indem er über den Stuhl hinweg heftig meine unwürdige Wenigkeit apostrophierte, »der mich tot durch Krampf am Boden des Meeres fand und mich wieder in die Höhe zog. Und was sagte ich, als ich wieder ins Leben und in meine eigenen Kleider zurückkehrte?« »Weit mehr als notwendig war«, entgegnete ich so verdrießlich wie möglich, »denn die geringste Ermutigung in Bezug auf diesen Gegenstand diente nur dazu, dass ich des Professors Gemütsbewegung in eine Tränenflut auflöste.« »Ich sagte«, fuhr Pesca beharrlich fort, »dass mein Leben hinfort meinem lieben Freunde Walter gehöre, und das tut es. Ich sagte, dass ich nie wieder glücklich sein werde, bis ich irgendein gutes Etwas für Walter getan. Und ich bin nie zufrieden mit mir gewesen, bis auf den heutigen gesegneten Tag. Jetzt«, schrie der begeisterte kleine Mann aus vollem Halse, »jetzt dringt mir das überströmende Glück wie Schweiß aus jeder Pore meiner Haut. Denn bei meiner Treu, meiner Seele, meiner Ehre, dieses Etwas ist endlich geschehen, und das einzige Wort, das uns zu sagen übrig bleibt, ist: Richtig, alles richtig.« Es dürfte vielleicht notwendig sein, hier zu wiederholen, dass Pesca sich etwas darauf zugute tat, in seiner Sprache sowohl wie in seiner Kleidung, seinen Manieren und Vergnügungen ein vollkommener Engländer zu sein. Daher einige unserer gebräuchlichsten Redensarten aufgegriffen, streute er sie in seine Unterhaltung ein, wie sie ihm eben einfielen, indem er sie in der Freude seines Herzens an ihrem Klange und seiner allgemeinen Unwissenheit über ihre Bedeutung in nach eigener Erfindung zusammengesetzten, auch wohl wiederholten Wörtern von sich gab und sie dabei ineinander laufen ließ, als ob sie aus einer einzigen langen Silbe beständen. »Unter den stolzen Häusern Londons, in denen ich die Sprache meines Vaterlandes lehre«, sagte der Professor, indem er ohne ein Wort weiterer Vorrede sich mitten in die so lange von ihm verschobene Erklärung stürzte, »ist ein mächtig vornehmes auf dem großen Platze genannt Portland. Ihr wisst alle, wo das ist. Ja, ja, steht, versteht sich. Das vornehme Haus, meine guten Lieben, beherbergt eine vornehme Familie. Eine Mama, die blond und stark ist, drei junge Misses, die blond und stark sind, zwei junge Misters, die blond und stark sind, und ein Papa, der blondeste und stärkste von allen, der ein mächtiger Kaufmann bis an den Hals in Gold steckt. Einst ein schöner Mann, doch da er jetzt einen nackten Kopf und ein Doppelkinn besitzt, gegenwärtig nicht mehr schön. Jetzt gebt Acht! Ich lese mit den jungen Misses den göttlichen Dante, und ach, Güte, du meine Güte, keine menschliche Sprache vermag zu sagen, wie sehr der göttliche Dante die drei hübschen Köpfe verwirrt. Einerlei, alles zu seiner Zeit, und je mehr Stunden, desto besser für mich. Jetzt gebt Acht! Stellt euch vor, dass ich die drei jungen Misses heute wie gewöhnlich unterrichte. Wir sind alle viere unten zusammen in Dantes Hölle. Beim siebenten Kreise, aber einerlei, den drei blonden und starken jungen Misses sind alle Kreise gleich, beim siebenten Kreise dessen ungeachtet bleiben meine Schülerinnen stecken, und ich, um sie wieder in Gang zu bringen, deklamiere, erkläre und rede mich in unnützer Begeisterung in die glühendste Hitze hinein, als da hört man einen Stiefelknarren draußen im Korridor. Und hereintritt der goldene Papa, der mächtige Kaufmann und glückliche Besitzer des nackten Kopfes und des doppelten Kinnes. Ja, meine guten Lieben, ich bin der Sache jetzt näher, als ihr glaubt. Habt ihr so lange Geduld gehabt? Oder habt ihr zu euch selbst gesagt, Teufel zum Teufel, Beska ist heute Abend langweilig? Wir erklärten, dass er uns im höchsten Grade unterhalten habe. Der Professor fuhr fort. In seiner Hand hält der goldene Papa einen Brief und nachdem er sich entschuldigt, dass er uns in unseren höllischen Regionen mit gewöhnlichen Tagesangelegenheiten störe, wendet er sich zu den drei jungen Misses, beginnt, wie ihr Engländer, alles, was ihr in dieser gesegneten Welt zu sagen habt, beginnt mit einem großen »Oh! Oh, meine Lieben«, sagt der mächtige Kaufmann. »Ich habe hier einen Brief von meinem Freunde Mr. Na, Wohlgeboren. Sein Name ist mir entfallen, doch einerlei, wir werden darauf zurückkommen. Ja, ja, richtig, alles richtig.« »Also, der Papa sagt, ich habe hier einen Brief von meinem Freunde, dem besagten Wohlgeboren. Er wünscht, dass ich ihm einen Zeichenlehrer empfehle, der zu ihm auf sein Landhaus kommen kann.« Güte, du meine Güte, als ich den goldenen Papa diese Worte sagen hörte, hätte ich, wenn ich groß genug gewesen wäre, um zu ihm hinaufzureichen, seinen Hals mit meinen Armen umschlungen und ihn in einer langen, dankbaren Umarmung an meine Brust gedrückt. So aber zuckte ich nur auf meinem Stuhle zusammen. Ich saß auf Kohlen und meine Seele brannte zu sprechen, aber ich hielt den Mund und ließ den Papa fortfahren. »Vielleicht wisst ihr«, sagt dieser gute Mann des Geldes, indem er seines Freundes Brief zwischen seinem goldenen Daumen und Zeigefinger hin und her dreht, »vielleicht kennt ihr einen Zeichenlehrer, meine Lieben, den ich empfehlen könnte.« Die drei jungen Misses sahen einander an und sagten dann, indem sie mit dem unvermeidlichen großen »Oh« anfangen, »Oh nein, Papa, aber da ist Mr. Beska.« »Bei dieser Erwähnung meiner kann ich nicht länger an mich halten. Der Gedanke an euch, meine guten Lieben, steigt mir wie Blut in den Kopf. Ich springe von meinem Stuhle, wie wenn plötzlich ein Speer aus dem Boden durch den Sitz desselben emporgefahren wäre. Ich wende mich zu dem mächtigen Kaufmann und sage...« Englische Redensart. »Lieber Herr, ich habe Ihren Mann, den ersten, allerersten Zeichenlehrer der Welt. Empfehlen Sie ihn heute Abend mit der Post und schicken Sie ihn morgen mit Sack und Pack.« Wieder eine englische Redensart. »Schicken Sie ihn morgen mit Sack und Pack mit dem Zuge ab.« »Halt, halt«, sagt der Papa, »ist er ein Ausländer oder ein Engländer?« »Engländer bis ins Rückenmark«, entgegnete ich. »Respektabel«, sagt Papa. »Sir«, sage ich, denn diese letzte Frage empört mich sehr und ich bin nicht länger vertraulich mit ihm. »Sir, das unsterbliche Feuer des Genies brennt im Busen dieses Engländers und, was noch mehr ist, sein Vater besaß es schon vor ihm.« »Einerlei«, sagt dieser goldene Barbar von einem Papa, »wir sprechen nicht von seinem Genie, Mr. Beska. Wir verlangen in diesem Lande kein Genie, wenn es nicht zugleich auch respektabel ist. Dann aber freuen wir uns sehr, es zu besitzen, sehr. Kann Ihr Freund Zeugnisse beibringen, Briefe, die seinen Charakter verbürgen?« Ich mache eine nachlässige Handbewegung. »Briefe«, sage ich, »ja, Güte, du meine Güte, das wollte ich meinen, wahrlich. Bände von Briefen und Portfolios voller Zeugnisse, wenn Sie es wünschen.« »Eins oder zwei werden genügen«, sagt dieser Mann des Geldes und des Phlegmas. »Lassen Sie ihn mir dieselben zuschicken mit Angabe seines Namens und seiner Adresse.« »Und halt, halt, Mr. Beska, ehe Sie zu Ihrem Freunde gehen, nehmen Sie lieber ein Billet mit.« »Kassenbillet«, sage ich entrüstet, »kein Kassenbillet, bis mein braver Engländer es verdient hat, wenn ich bitten darf.« »Kassenbillet«, sagt Papa mit großem Erstaunen, »wer spricht denn von Kassenbilleten?« »Ich meine, ein Billet enthalten die Bedingungen, ein Memorandum von dem, was man von ihm verlangt. Fahren Sie in Ihrem Unterrichte fort, Mr. Beska, und unterdessen will ich Ihnen den notwendigen Auszug aus meines Freundes Briefe machen.« Der Mann der Waren und des Geldes geht und nimmt Feder, Tinte und Papier zur Hand, und ich steige wieder in Dantes Hölle hinab und meine drei jungen Misses mir nach. In 10 Minuten ist das Billet geschrieben und Papas Stiefel knarren wieder den Korridor entlang. Von diesem Augenblicke an weiß ich bei meiner Treue, meiner Seele und Ehre weiter nichts. Der herrliche Gedanke, dass ich endlich Gelegenheit gefunden, mich meinem teuersten Freunde in der Welt erkenntlich zu erweisen und dass der Dienst bereits so gut wie schon geleistet ist, steigt mir zu Kopfe und macht mich trunken. Wie ich mich und meine jungen Misses wieder aus den höllischen Regionen heraufziehe, wie ich dann meine übrigen Geschäfte abmache und wie mein bisschen Mittagessen in meinen Hals hinabgleitet, weiß ich ebenso wenig wie der Mann im Monde. Genug, ich bin hier mit dem Billet des mächtigen Kaufmannes in der Hand, in Lebensgröße, heiß wie Feuer und froh wie ein König. Ha, ha, ha, richtig, alles richtig, richtig. Hier schwenkte der Professor das Memorandum der Bedingungen über seinem Kopfe und endete seine lange, geläufige Rede mit seiner gellenden italienischen Parodie eines englischen Cheers. So wie er geendet, erhob sich meine Mutter mit geröteten Wangen und glänzenden Augen. Sie ergriff beide Hände des kleinen Mannes. »Mein lieber guter Pesca«, sagte sie, »ich zweifelte nie an ihrer wahren Zuneigung für Walter, jetzt aber bin ich mehr als je davon überzeugt.« »Gewiss, wir sind Professor Pesca um Walters Willen sehr dankbar«, fügte Sarah hinzu. Sie erhob sich halb von ihrem Sitze, wie sie sprach, als ob sie ebenfalls an den Lehnstuhl treten wollte. So wie sie aber gewahr wurde, dass Pesca voller Entzücken meiner Mutter Hände küsste, blickte sie ganz ernst und blieb an ihrem Platze. »Wenn der familiäre kleine Mensch meine Mutter schon so behandelt, wie würde er da erst mich behandeln?« Gesichter sprechen zuweilen die Wahrheit, und das war ohne alle Frage Sarahs Gedanke, als sie sich wieder setzte. Obgleich ich selbst die Herzensgüte in Pescas Beweggründen dankbar anerkannte, so war ich doch über die Aussicht auf künftige Beschäftigung lange nicht so erfreut, als ich hätte sein sollen. Sobald der Professor mit den Händen meiner Mutter fertig war und ich ihm für sein Verwenden zu meinen Gunsten herzlich gedankt hatte, bat ich das Memorandum über die Bedingungen sehen zu dürfen, das sein achtungswerter Beschützer zu meiner Durchsicht aufgesetzt hatte. Pesca überreichte es mir mit einem triumphierenden Schwenken der Hand. »Lies«, sagte der kleine Mann majestätisch, »ich verspreche dir, mein Freund, dass das Schreiben des goldenen Papas wie mit Trompetenschall für sich selber redet.« Das Memorandum war jedenfalls deutlich, offen und verständlich. Es unterrichtete mich erstens, dass Frederick Fairley Esquire zu Limeridge House, Cumberland, während eines Zeitraums von wenigstens 4 Monaten der Dienste eines durchaus tüchtigen Zeichenlehrers bedürfe. Zweitens, dass die Pflichten, welche dem Lehrer obliegen würden, zweierlei seien. Er sollte den Unterricht zweier junger Damen in der Kunst der Wasserfarbenmalerei beaufsichtigen und dann seine Mußezeit dazu verwenden, eine wertvolle Sammlung von Zeichnungen, die ganz in Unordnung und vernachlässigt war, zu ordnen und aufzukleben. Drittens, dass das Honorar, welches demjenigen geboten werde, der sich diesen Pflichten gewissenhaft zu unterziehen anheischig mache, 4 Guineen wöchentlich sei, dass er in Limeridge House wohnen und dort wie ein Gentleman behandelt werden solle. Viertens und letztens, dass niemand sich um diese Stelle zu bemühen brauche, der nicht die untadeligsten Ausweise über Charakter und Fähigkeiten beibringen könne. Diese Ausweise solle man Mr. Fairleys Freunde einsenden, der bevollmächtigt sei, das Übereinkommen abzuschließen. Dann folgten noch Name und Adresse von Pescas Gönner auf dem Portland-Platze und damit endete das Memorandum. Die Aussicht, welche dieses Anerbieten darbot, war allerdings eine anziehende. Die Beschäftigung aller Wahrscheinlichkeit nach leicht und angenehm, sie wurde mir in der Herbstzeit des Jahres vorgeschlagen, wo ich am wenigsten zu tun hatte, und das Honorar war nach meinen persönlichen Erfahrungen in meinem Berufe außerordentlich anständig. Ich wusste dies, ich wusste, dass ich Ursache haben würde, mich glücklich zu schätzen, falls ich mir die angebotene Beschäftigung sicherte. und dennoch hatte ich kaum das Memorandum gelesen, als ich schon eine unerklärliche Unlust verspürte, irgendetwas in der Sache zu tun. Ich hatte noch nie in allen meinen früheren Erfahrungen meine Pflicht und meine Neigung sich so in mir streiten gefühlt, als bei dieser Gelegenheit. »Oh, Walter, dein Vater hat nie ein solches Glück gehabt«, sagte meine Mutter, nachdem sie das Memorandum gelesen und mir zugehändigt hatte. »Solche vornehme Leute kennenzulernen«, bemerkte Sarah sich auf ihrem Stuhle aufrichtend, »noch dazu unter so angenehmen Verhältnissen der Gleichheit.« »Ja, ja, die Bedingungen sind in jeder Beziehung verführerisch genug«, erwiderte ich ungeduldig. »Aber ehe ich meine Zeugnisse einsende, möchte ich ein wenig Zeit haben, um zu überlegen.« »Überlegen?« rief meine Mutter aus. »Ei, Walter, was ist mit dir?« »Überlegen?« rief meine Schwester aus. »Welch eine sonderbare Idee unter so günstigen Umständen!« »Überlegen?« stimmte der Professor ein. »Was ist da weiter zu überlegen? Beantworte mir dies!« »Hast du nicht über deine Gesundheit geklagt und hast du dich nicht nach einem Schlucke Landluft gesehnt, wie du es nennst? Nun, das Papier da in deiner Hand bietet dir unausgesetzte Schlucke Landluft für 4 Monate. Ist dem nicht so? Ja? Dann, du brauchst Geld. Nun, sind 4 Guineen die Woche gar nichts? Meine Güte, du meine Güte!« »Gebe sie nur einer mir, und meine Stiefel sollen wie die des goldenen Papas mit einem Bewusstsein des überwältigenden Reichtums des Mannes, der in ihnen geht, knarren. 4 Guineen die Woche, und was noch mehr ist, die reizende Gesellschaft 2 junger Misses, und was noch mehr ist, dein Bett, dein Frühstück, dein Mittagessen, deine üppigen englischen Tees und Gabelfrühstücke und dein schäumendes Bier, alles umsonst. Wie, Walter, mein lieber guter Freund, Teufel, zum ersten Male in meinem Leben habe ich nicht Augen genug im Kopfe, um dich anzusehen und mich über dich zu wundern.« Weder meiner Mutter offenbares Erstaunen über mein Betragen noch Pescas eifrige Aufzählung der Vorteile, welche mir die neue Beschäftigung in Aussicht stellte, erschütterten meine scheinbar ungerechtfertigte Abneigung, nach Limeridge House zu gehen. Nachdem ich alle kleinlichen Einwendungen aufgeworfen, die ich nur gegen meine Reise nach Cumberland erdenken konnte, und nachdem mir dieselbe der Reihe nach zu meiner eigenen Niederlage beantwortet waren, versuchte ich, ein letztes Hindernis mit der Frage aufzurichten, was aus meinen Schülern in London werden sollte, während ich Mr. Fairleys junge Damen nach der Natur zeichnen lehrte. Die einleuchtende Antwort hierauf war, dass der größere Teil derselben auf ihren Herbstreisen sein werde und die wenigen, die dableiben würden, der Obhut eines Kollegen anvertraut werden könnten, dem ich seine Schüler einst unter ähnlichen Verhältnissen abgenommen hatte. Meine Schwester erinnerte mich daran, dass dieser Herr mir ausdrücklich für diese Saison seine Dienste angeboten, falls ich die Hauptstadt zu verlassen wünsche. Meine Mutter bat mich ernstlich, doch nicht meine eigenen Interessen und meine Gesundheit durch eine einfältige Grille zu gefährden, und Pesca flehte mich in jammervollen Tönen an, ihm nicht bis ins innerste Herz weh zu tun, indem ich das erste dankbare Dienst anerbieten ausschlüge, das er dem Freunde und Lebensretter zu machen imstande gewesen. Die offenbare Liebe, welche diese Vorstellungen eingab, hätte auf jeden Mann Eindruck gemacht, der nur ein Atom von richtigem Gefühle besaß. Obgleich ich meine unbegreifliche Wunderlichkeit nicht überwinden konnte, so hatte ich doch wenigstens so viel Tugend in mir, mich jenes Vorurteils zu schämen und die Erörterung damit zu enden, dass ich nachgab und alles zu tun versprach, was man von mir verlangte. Der Rest des Abends verging dann fröhlich genug unter heiteren Zukunftsplänen und Mutmaßungen über meine Stellung bei den jungen Damen in Cumberland. Pesca, von unserem nationalen Grog begeistert, der ihm auf wunderbare Weise 5 Minuten, nachdem er seine Kehle hinuntergegangen, zu Kopf zu steigen schien, behauptete seine Ansprüche, als ein vollkommener Engländer angesehen zu werden, indem er in schneller Aufeinanderfolge eine Reihe von Reden hielt. die Gesundheit meiner Mutter ausbrachte, die meiner Schwester, die meinige und zusammen die Gesundheit von Mr. Fairley und den beiden jungen Mrs., worauf er gleich hinterher für die ganze Gesellschaft eine pathetische Dankesrede hielt. »Ein Geheimnis, Walter«, sagte mein kleiner Freund vertraulich, als wir zusammen nach Hause gingen, »ein Geheimnis sei dir vertraut. Ich glühe bei der Erinnerung an meine Beredsamkeit. Meine Seele vergeht vor Ehrgeiz. Eines Tages werde ich in euer edles Parlament eintreten. Es ist der Traum meines ganzen Lebens, der ehrenwerte Pesca M.P. Mitglied des Parlaments zu werden. Am folgenden Morgen sandte ich des Professors Patrone auf dem Portlandplatze meine Zeugnisse ein. 3 Tage vergingen und ich schloss daraus mit geheimer Genugtuung, dass meine Papiere nicht ausreichend genug befunden worden. Am 4. Tage kam jedoch eine Antwort. Dieselbe kündigte mir an, dass Mr. Fairley meine Dienste annehme und mich ersuche, augenblicklich nach Cumberland aufzubrechen. Alle notwendigen Instruktionen betreffend meiner Reise waren sorgfältig und deutlich in einem Postskriptum beigefügt. Ich traf ziemlich missmutig meine Vorbereitungen, früh am folgenden Tage London zu verlassen. Gegen Abend kam Pesca im Begriffe, in eine Mittagsgesellschaft zu gehen, zu mir, um mir Lebewohl zu sagen. »Ich werde meine Tränen während deiner Abwesenheit mit dem schönen Gedanken trocknen«, sagte er fröhlich, »dass es meine Hand war, die deinem Glücke in dieser Welt den ersten Schub vorwärts gegeben hat. Geh, mein Freund, wenn deine Sonne in Cumberland scheint«, englisches Sprichwort, »da mache ja dein Heu ums Himmels Willen. Heirate eine der beiden jungen Misses, erbe die fetten Güter Fairleys, werde ehrenwerter Hartwright M.P. und wenn du auf der obersten Stufe der Leiter angelangt bist, erinnere dich, dass Pesca, der unten steht, dir zu dem allen verholfen hat.« Ich versuchte, mit meinem kleinen Freunde über seinen Abschiedsscherz zu lachen, aber ich konnte meine üble Laune nicht bemeistern. Etwas in mir schlug einen fast schmerzlichen Misston an, während er seine heiteren Abschiedsworte sprach. Als ich wieder allein war, blieb mir nichts zu tun übrig, als nach dem Häuschen in Hampstead zu gehen und meiner Mutter und Schwester Lebewohl zu sagen. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 9. Januar 2024.